Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Prinzipielles und Personelles. Zwei Facetten aktueller Sozialkritik. Der Wiener Wertkritiker und Redakteur der Zeitschrift Krisis, Franz Schandl, referiert im Folgenden über Aspekte der Konkurrenz, über das Ende des Klassenkampfes, über Deklassierungsprozesse und die Entsicherung der versicherten bürgerlichen Subjektivität. Bei dem Mitschnitt handelt es sich um einen Vortrag, den Schandl auf dem Krisisseminar zur Sozialkritik Ende April 2003 in Neudietendorf hielt. Die Konkurrenz ist nicht nur der äußere Zwang, sondern auch der innere Modus der Subjekte. Die Formatierung der Gehirne scheint also so weit fortgeschritten. Der marktwirtschaftliche Typus ist also seriell hergestellt und nichts wird also in Zeiten allgemeiner Egomanie so verhöhnt wie der Altruismus oder auch die Solidarität. Und da jeder sich selbst gehört, ist auch jeder selbst für sich verantwortlich, zuständig, also ständig zu. So, ich bin meiner, mir, mich und dann kommt lange nichts. Das ist eigentlich das, was die bürgerlichen Subjekte bewegt. Wobei natürlich, man immer schon dazu sagen, mit bürgerlichen Subjekt sind wir natürlich auch selber gemeint. Also ist nicht so wie im Arbeiterbewegungsmarxismus, dass mit den bürgerlichen Subjekten oder mit den bürgerlichen immer die sogenannte andere Klasse gemeint ist, sondern bürgerliche Subjekte sind alle. Was in Zeiten also galoppierender Globalisierung und Flexibilisierung droht, ist, denke ich mir, ein zugespitzter marktwirtschaftlicher Konkurrenzismus, dieses Jeder gegen jeden, und dieser soziale Kannibalismus hat Hochsaison. Der Marktteilnehmer wird also darauf ausgerichtet, sich eben nicht nur als Arbeits- und Markt, sondern auch als Sozialkonkurrent zu verhalten. Man bleibt also übrig, wenn man den anderen möglichst wenig übrig lässt. Das Leistungsprinzip oder besser die Ökonomie der Ausgrenzung reproduziert ausgrenzende Individuen in allen Bereichen. Ich werde das dann anhand konkreter Beispiele auch versuchen, etwas zu präzisieren. Zentral ist diesen Individuen die Frage immer, wem nehmen wir was weg? Das ist also die vorrangige Frage. Vielleicht, wenn man das so in Kantscher Manier in einen asozialen Imperativ umformulieren könnte, würde das, was ich will, gestehe ich keinem anderen zu. Und gerade weil sie sich so gut kennen, diese bürgerlichen Individuen, oder spüren, verachten sie die anderen, ohne auch nur eine Sekunde auf den Gedanken zu verlieren, diese Missbilligung auf sich selbst zu beziehen. Dieses leistungsbezogene Credo inszeniert sich freilich so als unerschütterliche Größe, so nach dem Motto, wer will, der kann, und wer nicht kann, will nicht, ist ein Saboteur, ein Schmarotzer, ein Blutegel, ein Parasit. Wir wollen zwar auf unsere Kosten kommen, aber niemand darf auf unsere Kosten leben. Dass dem so sei, ist also weitgehend pathischer Konsens, also auch dieses wirklich religiöse Bekenntnis zur Arbeit, obwohl zur Kritik der Arbeit sage ich heute nichts, da gibt es eh viel Vorlauf. Von diesem sozialdarwinistischen Topos zur rassistischen Verachtung ist es meist nur ein kleiner Schritt und im Prinzip denke ich mir, dass diese Dinge auch zusammengehören und dass die Verfolgung sogenannter Interessen eigentlich immer nur darin bestehen kann, andere zu verfolgen in der bürgerlichen Gesellschaft. Und je mehr sich die Konkurrenz zuspitzt, wird das konkurrenzistische Interesse eigentlich zu einem wirklich kannibalistischen Treiben. Vielleicht zur Explifizierung der Formel, wem nehmen wir was weg? In Österreich typisch dahingehend war die Debatte, die Überführung der österreichischen Pensionsreformsdebatte, so heißt das, also die anstehenden Pensionskürzungen, in eine Debatte über Politikerprivilegien. Also das eigentlich Interessante, dass die Pensionen mehr oder weniger ziemlich restriktiv heruntergestrichen werden sollen in den nächsten Jahren, ist überführt worden, dass nur über diese sogenannten ungenierten Vorrechte pensionierter Politfunktionäre zum zentralen Gegenstand geworden sind und alle in der Gesellschaft bis hin zu den Politikern, die noch nicht in Pension sind oder in Rente, aufgeschrien haben, welche Ungerechtigkeit, weg mit diesen Bezügen, zuerst die, es ist unmöglich, wie viel die abcashen und so weiter. Also wo mehr oder weniger ein für den Staatshaushalt, also wenn man es jetzt vom Staatshaushalt betrachtet, völlig untergeordneter Faktor, der sich bei der Pensionskürzung dort natürlich im Promillebereich bewegt, ist also zum zentralen Gegenstand geworden und hat mehr oder weniger die ganze Debatte zugemacht. Also das heißt, zur Sanierung des Staatshaushaltes trägt die Kürzung der Bezüge verrenteter Politiker zwar einen Furz bei, aber der Sündenbock ist zumindest zur Kasse gebeten worden oder soll zur Kasse gebeten werden. Es ist ganz interessant, dass jetzt natürlich die verrenteten Politiker alle vom Populismus sprechen und natürlich auch nicht zu Unrecht. Nur die Situation ist natürlich eine etwas absurde. Was angegriffen wurde, also die verrenteten Politiker, die sich halt so hohe Renten geschaffen haben, ist auf der einen Seite nicht zu verteidigen. Höchstens man begreift, also wie einige Antideutsche das schon tun, die Abzockerei also als eine Vorstufe des Sozialismus, die schon unterstützenswert ist. Abzocken ist besser als arbeiten. Aber auf das wollte ich jetzt eigentlich nicht hinaus. Also das, was angegriffen wurde, ist nicht zu verteidigen. Der Angriff ist aber trotzdem eigentlich völlig irr und daneben, da er irgendwie von den eigentlichen Problemen ablenkt, da er in typischer Manier Sündenböcke sucht, Opfer haben will, alle müssen bluten. Zuerst müssen halt die schamlosen Politiker bluten und dass sich hier anstatt einer seriösen inhaltlichen Debatte eine Pseudodiskurs sich abwickelt, der immer eigentlich auf dem Motto der Personalisierung aufbaut. Zuerst die auch, dann wir, wenn geopfert werden muss, zuerst die anderen. Ja? Also eigentlich dieses unerträgliche bürgerliche Floriani-Prinzip zur Geltung kommt, wo es immer heißt, bei uns nicht, zuerst die anderen, wen nehmen wir was weg? Was aber natürlich bedeutet, dass auf einer ideellen Ebene die prinzipielle Bereitschaft der Betroffenen zum Opfern gegeben ist. Und also auch dieses zum Opfern muss man in seiner ganzen Bedeutung erkennen, nämlich sie sind bereit, Opfer zu bringen, vornehmlich natürlich andere zu opfern. Aber grundsätzlich wird nicht diskutiert über die stoffliche Menge, über den materiellen Reichtum, der vorhanden ist, der halt nicht mehr durch das Nadelöhr des Wertes durch kann, sondern grundsätzlich ist die Finanzierbarkeit sozialer Leistungen auch der Gott der Betroffenen. Und solange natürlich in dieser Schiene gedacht wird, werden die Opfer immer auf die Suche nach Opfern gehen und in unterschiedlichster Weise auch bereit sein, Opfer zu bringen und andere zu opfern. Das ist also logisch, solange also die Verwertung, die Finanzierbarkeit und nicht die stoffliche Machbarkeit der Leistungen und Produkte entscheidendes Kriterium ist. Das, denke ich mir, ist also auch ein Punkt, wo Sozialkritik einbrechen könnte, indem sie ganz einfach die entscheidende Frage nach der stofflichen Machbarkeit der Produkte und Dienstleistungen stellt und die Frage nach der Finanzierbarkeit, nach den sogenannten Kosten, entschieden negiert. Die kannibalistische Konkurrenz treibt aber nicht nur die Individuen gegeneinander, sondern auch Staaten gegen Staaten, Betriebe gegen Betriebe, Standorte gegen Standorte und im Prinzip natürlich auch das, dass sie treibt auch öffentliche Körperschaften gegeneinander auf, bestimmte Versicherungen gegen andere. Also, und es kommt auch hier im Zuge des Sozialabbaus zu manchmal ganz nicht intendierten und irren Folgen. Vielleicht am besten illustriert durch ein Beispiel, was mir selbst passiert ist, als sogenannter freier Unternehmer, wie mich meine Versicherung bezeichnet, also das heißt Tagelöhner, aber zu dem komme ich dann noch zurück, hat man uns Anfang der 90er Jahre alle aus der Pensionsversicherung irgendwie rausgedrängt, ja, oder ganz einfach die freiwilligen Beiträge so hochgehängt, dass man sich nicht leisten konnte, also ich konnte sie mir zumindest nicht leisten. Ende der 90er Jahre hat man aber diese sogenannten freien Unternehmer, die meisten, wieder zurück in die Versicherungsverhältnisse gezwungen, unter anderem auch mich. Ich habe da auch was nachzahlen müssen und 10% Strafe bekommen, weil ich nicht gleich den ersten Termin genutzt habe, diese Gelder abzuführen. Nur das hat dann zu folgenden absurden Zustand geführt. Ich musste 3.000 Euro innerhalb kürzester Zeit nachzahlen. Bin dann natürlich in meinem Einkommen, im Jahreseinkommen um einiges gesunken, was zur Folge gehabt hat, dass mein Einkommen oder unser Einkommen so gering war, dass die Kindergartenplätze, wofür ich vorher 180 Euro pro Kind zahlen musste, also letztendlich hat dann die Gemeinde Wien, also der Betreiber der Kindergärten, also meine Nachzahlung an die Pensionsversicherung bezahlt. Ja. Das hat sich ungefähr ausgeglichen und solche Fälle treten natürlich immer auf. Das heißt, die einzelnen Pensionsversicherungen, Krankenversicherungen, Kindergärten, öffentlichen Einrichtungen versuchen natürlich alle zuzugreifen, die Leute abzucashen. Nur das hat natürlich auch manchmal dann die Folge, dass die Kosten nur verschoben werden. Also relativ banal, wenn man die Leute dazu zwingt, und das wird ja auch der Fall sein, die Pensionsversicherungen und Rentenversicherungen dahingehend zu entlasten, indem sie länger arbeiten müssen, müssen diese natürlich weniger Geld auszahlen. Was aber natürlich zur Folge hat, dass die Leute, die über 50 sind, halt um einiges in die Höhe steigt, ganz einfach dort dann mehr Kosten anfallen. Das heißt, die Pensionsversicherung bedient sich also auf Kosten der Arbeitslosenversicherung beziehungsweise auch der Sozialhilfe, weil ja dadurch, wenn die älteren Personen nicht in die Rente gehen können, weil man permanent das Pensionsalter erhöht, natürlich der Eintritt in sogenannte ordentliche Beschäftigungsverhältnisse für junge Menschen natürlich tendenziell noch mehr erschwert wird. Natürlich dann auch wieder heißt, die Sozialhilfe muss ansteigen, dann werden die Städte belastet. Also ich glaube, ich muss das jetzt nicht im Detail erläutern, aber diese nicht identierten Folgen, also diese Milchmädchenrechnungen, bedeuten natürlich, dass diese staatlichen und quasi-staatlichen Institutionen in der Zwischenzeit selbst irgendwie so einen marodierenden Raubzug nicht nur gegen die Bevölkerung begonnen haben, sondern auch gegen die jeweils anderen. Ja? Also das heißt, das Marodieren und das kannibalistische Treiben ist eigentlich zu einer allgemeinen Form der Kommunikation aufgestiegen, wo alle mehr oder weniger mitspielen müssen, wollen sie als Individuum oder als Institution langfristig existieren. Dann vielleicht auch noch ein kleiner Moment, der immer vergessen wird, vor allem in dieser unerträglichen Sozialschmarotzer-Debatte, die, nehme ich an, in Deutschland nicht viel anders abläuft als in Österreich. Viel bedeutender und eigentlich überhaupt nicht vorkommt, dass es einen extremen Sozialleistungsverzicht gibt. Also das heißt, dass eigentlich viele Personen nicht imstande sind oder auch an der Bürokratie scheitern, Leistungen, die es formal rechtlich noch gäbe, zu realisieren. Natürlich, ich meine, könnte man umgekehrt argumentieren, der Staat muss froh sein, dass dem nicht so ist oder die Institutionen, weil würden alle rechtlichen Ansprüche durchgesetzt werden, denke ich mir, wäre das sofort irgendwie mit dem Staatsbankrott gleichzusetzen. Also das heißt, die Politik, die Leute auch aus den Leistungen draußen zu halten, die ihnen zustünden, die wird eigentlich ganz offensiv auch betrieben. Es ist in Österreich zum Beispiel so, ich denke mir in Deutschland wahrscheinlich nicht anders, dass die Bewirtungspflicht des Staates, also zum Beispiel bei einer Sozialhilfe wie beim allgemeinen Kindergeld oder Kinderbeihilfe heißt das in Österreich, also da ist mehr oder weniger das Finanzamt angewiesen, das zuzuweisen, ohne dass extra angesucht werden muss. Ja? Also das heißt, dass der Staat muss hier selbst tätig werden. Also diese Art der Leistungen gehen total nach hinten, sondern es besteht eigentlich immer deutlicher Ansuchungspflicht. Die Gemeinde Wien hat vor 2 Jahren eine allgemeine Wohnbeihilfe eingeführt. Ich selbst bin auch Bezieher dieser. Und die ist davon ausgegangen, dass ungefähr die dreifache Menge der Leute, die sie jetzt hat, ansuchen könnten. Und von angesucht haben ungefähr 2 Drittel davon und 1 Drittel ist davon die Hälfte, also insgesamt 1 Drittel, ist eigentlich beim Ansuchen gescheitert. Ganz einfach, weil die Papiere, die man vorlegen muss und so weiter, vor allem auch, denke ich mir, für, wie soll man sagen, eher etwas weniger eloquente und gefinkelte Leute halt in einer gewissen Hinsicht scheinbar auch nicht machbar ist und auf der Seite natürlich auch seitens des Staates und der staatlichen Institutionen man mit wenig Entgegenkommen rechnen kann. We'll be right back. girl I once knew, 'cause the sewer is so hollow. And they yell! Could last forever. Like the night my girl went away, gone off in a world filled with stuff. Lights start changing and there's wires in the air and the asphalt. And I look down and my shoes are so far away from me. Man, I can't believe it. I got a real indication of the laugh coming on. I got a real indication of the laugh coming on. That old wind, is howling like a cold steel train. Girl has left me, not coming back again. Got rusted bullet holes in the Dodge and a hot burn like a solar flare. Klassenkampf. Der Klassenkampf, auch wenn er irgendwie firmiert unter Bezeichnungen wie soziale Gerechtigkeit und Umverteilung, war sicher so etwas wie eine bestimmende Kommunikationsform einer ablaufenden Epoche. Und ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, dass der Klassenkampf eine immanente Kommunikationsform gewesen ist, die nicht Zukünftiges vorweggenommen hat, sondern lediglich gegenwärtige Möglichkeiten innerhalb der Wertvergesellschaftung durchsetzte. Auch wenn also die Erscheinungen, die proletarischen Parteien, die roten Fahnen, das Revolutionsgerede etwas anderes suggerierte. Ich denke mir, das war Beiwerk und nicht Wesen. Ziel des Klassenkampfes war immer das Geld gewesen. Und das auch eher eigentlich auf den bürgerlichen Grundwerten beruhte, dass die Freiheit, meint die Freiheit, die Arbeitskraft auf dem freien Markt verkaufen zu dürfen, das heißt nicht leibeigen, sondern verdinglich zu sein, und Gleichheit meint die Gleichheit der Warenbesitzer auf dem Warenmarkt und bei allen Geldgeschäften. Und Gerechtigkeit meint also die Gerechtigkeit des Wertes. Vielleicht ein ganz schönes Zitat von dem Pete Raven aus Die Baumwollpflücker, Roman 1926, da sagt ein Gewerkschaftssekretär: Es ist nicht unsere Absicht, das Geschäftsleben zu vernichten oder auch nur zu stören. Durchaus nicht. Aber es ist unsere Absicht, dafür zu sorgen, dass der Arbeiter von dem, was er produziert, nicht nur einen angemessenen Anteil erhält, sondern den Anteil, der ihm zukommt, bis zu der höchsten Grenze, die das Geschäft tragen kann. Also genau darum, denke ich mir, geht es, um die Verwirklichung des Werts, der wahre Arbeitskraft. Und der Klassenkampf gehört also so zu den Regeln des Lohnsystems, ja noch mehr, er ist eigentlich die notwendige Regulierung desselben. Und so gesehen musste sich der Klassenkampf auch immer affirmativ auf den Wert beziehen und nicht kritisch gegen ihn. Und wenn wir heute Arbeiterdemonstrationen mit den Transparenten sehen, wir sind das Kapital, das erscheint das nur auf den ersten Blick verrückt. Ich denke, dass die Arbeiter hier bloß ihre profane Daseinsweise erkannt haben. Das Problem ist nur, dass sie diese profane Daseinsweise nicht als Menschen kritisieren, sondern als Arbeiter schier und verzweifelt einfordern. Und dass aber in Zeiten, wo der Wert verfällt und sich das Einfordern des Werts eigentlich auch als perspektivisches Konzept nicht nur verfehlt ist, sondern auch immanent hinfällig wird. Und das ist mit einer der Hauptgründe, warum die gegenwärtigen sozialen Kämpfe oder auch die abgelaufenen so erbärmlich verpuffen und bei ihren Trägern eigentlich immer nur Ratlosigkeit hinterlassen. Solange die neuen Kämpfe als alte Konflikte ausgetragen werden, egal, also auch wenn die ganze Klassenkampfrhetorik aufgeben, weil die dürfte also außer bei so kleineren K-Sekten so und so nicht mehr en vogue sein. Aber auch dazu gehört eigentlich auch das ganze Geschwafel von der sozialen Gerechtigkeit und von der Umverteilung. Also solange die sozialen Kämpfe unter diesen Vorzeichen geführt werden, sind sie meiner Ansicht nach von Haus aus zum Scheitern verurteilt und hinterlassen eigentlich nur desillusionierte Subjekte. Der Klassenstandpunkt ist zu einem bornierten Standpunkt par excellence geworden und an dem sich eigentlich kein emanzipatorisches Anliegen mehr hochziehen lässt. Was die heutige Gesellschaft eigentlich auszeichnet, ist etwas anderes, nämlich der Verfall der Klassen, der traditionellen Klassen. Wie die anderen Formprinzipien des Kapitals zerbröseln auch sie in einem geradezu rasanten Tempo. Und daher spreche also ich auch vom, oder versuche den Begriff der Deklassierung zu nehmen. Also das heißt, es geht nicht mehr darum, so Billy Bragg-mäßig zu fragen, which side are you on oder so, ja, wohin gehörst du, ja, wo ist irgendwie die Klassengrenze oder so etwas Ähnliches. Wir müssen konsequent unsere Interessen vertreten, sondern es geht darum, diesen Deklassierungsprozess eigentlich auch zu begreifen. Das heißt nun nicht irgendwie, dass es überhaupt keine Klassen mehr gibt, sehr wohl aber, dass die Klassen nicht einmal mehr sekundär zu einer Charakterisierung von gesellschaftlichen Strukturen einen Beitrag leisten können. Und dafür ist, und ich werde das dann auch selber versuchen, irgendwie an meiner eigenen Person darzustellen, dass die sozialen Individuen vielmehr zwischen verschiedenen losen Rollen hin und her wechseln, also nicht freiwillig, sondern wirklich auch hin und her gerissen werden, zerrissen werden und etwas so wie eine Zugehörigkeit oder so etwas wie ein traditionelles besitzbürgerliches Bewusstsein oder auch irgendwie ein Arbeiterbewusstsein eigentlich gar nicht mehr entstehen kann und dass es eigentlich auch keinen Sinn macht, dies einzufordern. Also das heißt, Klassenmerkmale werden zu völlig untergeordneten Momenten unter vielen aufgehoben, wirklich in einem Kunterbund von Zu-, Hin- und Herwendungen und Verwendungen der Menschen. Und ich glaube, das lässt sich auch praktisch sehr leicht sehen, dass weniger Menschen bereit sind, und das, denke ich, hat durchaus auch seine positiven Seiten, sich als Proletarier oder als Bourgeois oder als Beamter oder als Bauer zu verstehen. Also diese Bezeichnungen tragen immer weniger Wahrheit in sich. Im Prinzip tendieren wir alle dazu, zu zerrissenen Individuen zu werden, zu, wie soll man sagen, zu reinen Warenmonaden, die immer unabgesicherter dem Geld nachjagen müssen. Also das heißt, es geht nicht um eine Klassenzuordnung, sondern es geht darum, irgendwie Deklassierung zu begreifen, dass die Menschen aus ihren traditionellen Strukturen herausfallen, was aber in der bürgerlichen Gesellschaft bedeutet, sie verlieren die Arbeit, bleiben aber Arbeitsmonaden. Sie haben kein Geld, bleiben aber Geldsubjekte. Und diese Deklassierung ist allumfassend und meine These ist die, obwohl die sozialen Widersprüche sich verschärfen, entschärfen sich die Klassenwidersprüche. Also das heißt, die sozialen Widersprüche in dieser Gesellschaft sind nicht mehr als Klassenwidersprüche dechiffrierbar. Diese Deklassierung lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Die alte Gemeinschaft, die Klasse, trägt nicht mehr. Neue Gemeinschaften sind nicht in Sicht. Wir leben eigentlich eher in Zeiten, wo man versucht, auf andere Arten von Gemeinschaften zurückzugreifen. Rasse, Volk, Nation, Betrieb, Standort. Das ist also zweifellos die falsche Fährte, der irre Abweg oder der irre Ausweg, seinem Schicksal zu entgehen. Wobei ich vielleicht noch ganz kurz was sage zum Gemeinschaftsbegriff. Ich denke mir, dass der Gemeinschaftsbegriff, ähnlich wie der Gesellschaftsbegriff, nicht a priori negativ gefasst werden kann. Schon allein der Begriff des Kommunismus ist doch nur zu verstehen als eine planetarische Gemeinschaft, als eine Assoziation freier Individuen. Wobei Freiheit dann Freiheit natürlich von der fetischistischen und verdinglichten Form bedeutet, frei vom Wert und seinem ganzen Rattenschwanz, aber das nur so als Bemerkung nebenbei. Zu mir, which side are you on, Franz Schandl? Wie andere bürgerliche Individuen muss ich ja irgendwie auch leben und dem Geld nachjagen. Im Prinzip hauptberuflich bin ich Journalist wider Willen, Tagelöhner und dadurch freier Unternehmer. Der Wolfgang Schüssel, unser Kanzler, also unser jetzt bitte unter Anführungszeichen setzen, also mein Kanzler, hat also von einer großen Gründerinitiative von freien Unternehmungen gesprochen und die Zahl, die er da immer nennt, wer da jetzt aller freier Unternehmer ist, da hat er auch mich drinnen. Ich gehöre zu dieser Gründerinitiative. Nein, also Spaß beiseite, ich gehöre zu den Leuten, die man natürlich in das sogenannte freie Unternehmertum irgendwie hineingezwungen hat. Ich verkaufe irgendwie meine Artikel, bin daneben, wird man auch sehen, natürlich ganz obligat Steuerzahler, Sozialleistungsempfänger, allgemeine Wohnbeihilfe. Zurzeit habe ich gerade ein Unilektorat, also das heißt, ich bin Angestellter, relativ traditioneller Arbeiter. Und letztendlich bin ich dann zu allem Überfluss, weil meine Eltern gemeint haben, sie müssen mir ein Grundstück vererben, auch noch Grundbesitzer. Ja. Also wenn man das jetzt auflegt, weil man sich noch erinnert, das Kapitalband 3 gelesen zu haben, die letzten Kapitel über die Revenuen, also wo der Marx irgendwie die Lohnarbeit anführt, das Kapital anführt und den Grundbesitz anführt. Also ich bin da überall zu Hause. Franz Schandl ist einer in allen Revenuen, ja. Also ich könnte auch noch Aktienbesitzer oder Hausbesitzer sein, was ich also nicht bin, aber allein die Frage, was machst du oder sowas, die ist also wirklich eine Zumutung. Also, ja, ich treibe mich halt und versuche mich manchmal in die Nähe des Geldes zu begeben, weil das ganz einfach notwendig ist. Also bei mir geht alles Mögliche durcheinander. Und ich versuche mich auch zu wehren und will mich natürlich auch aus diesen Rollen absetzen, aber das ist natürlich auch nur sehr, sehr bedingt möglich. Was aber möglich ist, denke ich, ist, dass sich nicht mit diesen Rollen, mit diesen Charakterrollen und letztendlich Charaktermasken zu identifizieren. Ja? Also auch wenn man dann gezwungen ist, in den einzelnen Bereichen unmittelbare Interessen zu verfolgen, nicht in diesen unmittelbaren Interessen aufzugehen, sondern immer versuchen, diese Interessen zu hinterfragen und zu reflektieren. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Entsicherung. Ganz allgemein leben wir, glaube ich, in Zeiten des Verlusts der Sicherheit. Im fordistischen Zeitalter war das bürgerliche Subjekt, zumindest was Westeuropa so betroffen hat, das versicherte Subjekt. Und dieses versicherte Subjekt wird also abgelöst von einem verunsicherten Subjekt und, da es ja reagieren muss, zu einem entsicherten Subjekt. Ich möchte dann auch in weiterer Folge dann begründen, warum ich Entsicherung, den Begriff der Verunsicherung, vorziehe. Es sind also vor allem diese atypischen Beschäftigungsverhältnisse, die aber in der Zwischenzeit schon langsam zu den typischen geworden sind, die zu einer immensen Prekarisierung der Lebensumstände führen, wobei das nicht einfach oder gar ausschließlich als sozialer Abstieg gesehen werden darf. Es ist ein Umstieg, der aber doch, zumindest bei mir werde ich das dann darstellen, also sich eher so wie eine Berg- und Talbahn bewegt. Prekär meint also nur, dass also im Gegensatz zu früher, oder prekär meint vorerst nur, wo zumindest also in Westeuropa das soziale Netz bis in die 80er Jahre eigentlich immer dichter geworden ist, eine Entsicherung um sich greift. Und also diese objektive Entsicherung bedeutet also eine subjektive Verunsicherung und dass das Anpassungsvermögen sich eigentlich zu automatisieren hat. Das ist was, was unter Flexibilität und Geschwindigkeit zu verstehen ist. Flexibilität und Geschwindigkeit also sind äußere Zwänge, die also in der Zwischenzeit auch zu Imperativen der Individuen geworden sind und die eigentlich drohen, diesen Menschen oder diese Menschen zu zerreißen, denn sie sind eigentlich immer nicht nur individuell zerrissen, sondern sie sind eigentlich auch immer vor Zerreißproben gestellt. Was bedeutet also nun Entsicherung? Entsicherung bedeutet so etwas wie einen Verfall der Regelmäßigkeit. Hohe Fluktuation, zum Beispiel bei Einkommen, ich werde das dann bei mir darstellen, an Haushaltseinkommen des letzten Jahres. Also da gibt es also ganz einfach Differenzen im Bereich von 1 zu 6. Also das ist irgendwie anders als zum Beispiel bei meiner Elterngeneration, die beide Arbeiter gewesen sind, jetzt in Rente sind, wo es also monatlich für den Metallarbeiter, den Vater, ein etwas höheres Einkommen gegeben hat als für die Mutter, die Näherin gewesen ist. Aber das war zumindest auf einer gewissen Höhe, war immer klar, das kommt, das wird am ersten ausbezahlt, das ist vorhanden, mit dem fristet man sein Leben. Bei mir, beim Sohn, ist das irgendwie ganz anders. Das ist der erste Punkt der Entsicherung. Der zweite, dass es so etwas gibt wie eine Seriosität des Geschäftslebens. Also so eine tendenzielle Mafiotisierung in allen Bereichen. Das ist einmal das Einreißen der Nichtzahlung bzw. der Verzögerung. Was also dann so Leute wie mich zwingt, immer dem Geld nachzulaufen, was natürlich schon mit einer gewissen Demütigung verbunden ist, was ich, wenn im April Artikel abgeliefert werden, die im November bezahlt werden oder vielleicht irgendwann gar nicht bezahlt werden, was mir eher selten passiert, aber auch schon vorgekommen ist, ja, und auf der anderen Seite halt das Konto überzogen wird. Oder weiß ich, also mir ist auch einer meiner besten Freundschaften gebrochen, weil er gemeint hat, er zahlt mir kein Honorar, obwohl es einen Vertrag gegeben hat und damit gerechnet hat, dass ich ihn nicht klage, was ich auch nicht getan habe. Aber ich glaube, ihr könnt euch ungefähr so vorstellen, wie sich also das gestaltet. Also das heißt, dieses tendenzielle Einreißen von Zahlung, diese Verzögerung, das ist etwas, was natürlich schon an den Menschen nagt, vor allem wenn sie unmittelbar darauf angewiesen sind, davon zu existieren. Das heißt, Entsicherung bedeutet auch, dass es etwas gibt wie einen tendenziellen Anstieg der Vertragsunsicherheit. Ein Punkt ist auch ja ganz deutlich, dass wir in Zeiten leben, wo der sogenannte Kollektivvertrag entsorgt wird. Das heißt, was dann heißt, er wird ersetzt durch marktkonforme und auf das Individuum zugeschnittene Verträge. Der Kollektivvertrag, zumindest denke ich mir, so war die gewerkschaftliche Weisheit, oder man hätte es so sehen können, ist doch zuerst einmal ein Eingeständnis, dass die bürgerlichen Individuen, im konkreten Fall hier die Arbeiter und Angestellten, in einem unverträglichen System leben und nur verträglich existieren können, wenn die Verträglichkeit durch einen Kollektivvertrag hergestellt wird. Der, denke ich mir, ist über kurz oder lang, oder zumindest wo haben wir in diese Richtung gehen, auch diesen konsequent irgendwie zu entsorgen und eigentlich die Individuen weiter zu entsichern. Das heißt, es werden permanent Entsicherte, also früher hat man so gesprochen, also diese behäbigen sozialdemokratischen Elemente, die also warten, dass sie, weiß ich, immer ein ordentliches Honorar bekommen und dann noch ihre ordentlichen Sozialleistungen. Also das ist eigentlich eher passé. Wir haben heute entsicherte Subjekte, die also nur existieren können, wenn sie also selbst beinhart auf dem Markt agieren, um vom Markt nicht ausgespuckt zu werden. Entsichert meint, nicht versichert und nicht sicher zu sein, aber doch entsichert zu sein, nämlich entsichert in der Hinsicht, dass diese Subjekte eigentlich permanent unter Spannung stehen, auch permanent geladen sind, und da macht also dann der Begriff der Entsicherung überhaupt erst seinen Sinn. Sie laufen eigentlich immer mit dem entsicherten Schießgewehr durch die Gegend, um selber irgendwie an ihre Kröten, an ihre Moneten ranzukommen. Also ihr Instrumentarium ist eigentlich so eine ideell entsicherte Kalaschnikow, wo es darum geht, auf den Markt schießen zu gehen. Und ich denke mir, der Höhepunkt des entsicherten Subjekts ist sicher in der zugespitzten Form der Amokläufer. Aber der ist nur die letzte Konsequenz. Also auch so die normal herumlaufenden Individuen, also wir, oder auch nicht die ganz normal herumlaufenden Individuen, also auch wir. In dem entsicherten Subjekt, den man widerspiegelt sich auch so etwas wieder wie die Mafiotisierung der monetären Zusammenhänge. Also dieses permanente unter Spannung stehen, irgendwo Geld aufstellen zu müssen, um existieren zu können, nicht davon ausgehen zu können, dass etwas vorhanden ist, was für einen auch da ist, sondern permanent auf der Suche sein zu müssen, leben zu können, wenn man sich finanzieren kann. Ja, ich komme jetzt eigentlich zum Abschluss. Ich möchte wieder so vom Personellen irgendwie ins Prinzipielle wechseln. Was ist nötig? Ich denke mir, wenn es auf der reellen Ebene so etwas wie ein Programm der Abschaffungen geben soll, dann ist auf der ideellen Ebene so ein Programm der Abschiede irgendwie angesagt. Und ich denke, dass sich neue soziale Bewegung auch daran wird messen lassen müssen, inwiefern es ihr gelingt, diverse Abschiede vorzunehmen. Ich meine, einige Punkte habe ich schon angesprochen. Ich denke, die primäre Aufgabe ist, die Akzeptanz von Markt und Staat, Konkurrenz, Demokratie, Politik und Recht zu stören. Kurzum, auch in den alltäglichen Auseinandersetzungen die Welt von Wert und Tausch grundsätzlich in Frage zu stellen. Und das ist nicht nur abstrakt auf der Ebene, eine andere Welt ist möglich, sondern durchaus negativ konkret zu sagen, was ist in einer anderen Welt nicht mehr möglich? Oder was wird es dort nicht mehr geben? Was soll es dort nicht geben? Also, dass man diesen ganzen fetischistischen Palast, jetzt doppelt geschrieben, einmal mit weichem Doppel-L und einmal mit hartem P und einem L, ja, also dass dieser ganze fetischistische Palast eigentlich gesprengt werden soll, auch in den unmittelbaren Debatten. Also vor allem, dass man sich nicht mehr einlässt auf so Geschichten wie traditionell in der Arbeiterbewegung, das Minimalprogramm und das Maximalprogramm, wo das Maximalprogramm dann eigentlich nichts anderes ist als dieses Vertrösten auf ganz ferne Zustände und das Minimalprogramm halt darin besteht, die Interessen der Charaktermaske zu verfolgen. Das, denke ich mir, ist nämlich auch der Punkt, dass man von der Kategorie des Interesses, und das Interesse ist eigentlich nichts anderes zu verstehen als das Interesse des Rollen-Ichs, also der Charaktermaske, nicht Abschied zu nehmen hat, dass es eigentlich notwendig wäre, so etwas wie der klassenlose Person oder den Mensch oder das Individuum, das mögliche Ich gegen diese Rolle oder gegen diese Rollen eigentlich in der Zwischenzeit, gegen diese Rollen in Stellung zu bringen. Was also dann bedeutet, so etwas wie sich der Herausforderung zu stellen, von dieser Charaktermaske, dem Rollen-Ich, diesem Individuum, wie es Günther Anders genannt hat, eigentlich zum Antisubjekt aufzusteigen oder zumindest es anzudeuten. Ja? Antisubjekt heißt, ich will in den Rollen, in die ich gezwungen werde, nicht aufgehen. Ich will eigentlich mit diesen Rollen brechen. Ich will nicht Arbeiter bleiben, sondern Mensch werden. Also man will ja in vieler Hinsicht verallgemeinern. Das heißt, es gilt nicht Interessent der unmittelbaren Lage zu sein, sondern über diese hinauszudenken und diese unmittelbare Lage eigentlich selbst in Frage zu stellen, sich nicht irgendwie krampfhaft an sie zu klammern, in traditionellen Forderungen zu verbleiben. Das bedeutet aber natürlich, dass überhaupt von diesem ganzen konventionellen Forderung, von dieser ganzen Gerechtigkeits- und Umverteilungsterminologie, fast könnte man schon sagen, von diesem Gefasel von gestern, eigentlich nichts mehr oder fast nichts mehr übrig bleiben kann. dass sowohl auf der theoretischen Ebene neue Begrifflichkeit und neues Instrumentarium entwickelt werden muss. Also ich habe das versucht, irgendwie mit Prekarisierung, Deklassierung, Entsicherung und so ein bisschen anzudeuten, wo ich denke, dass es inhaltlich hingehen soll, wie sich Kritik zu positionieren hat. Was aber nicht heißt, dass die Träger dieser neuen Bewegungen, die natürlich vorerst einmal nicht anders daherkommen können als Überträger der alten Form, da ist es wichtig, irgendwie strategisch auseinanderzuhalten und zu unterscheiden. Ich denke mir, dass was sie bringen und was sie formulieren, dass das eigentlich einer ganz strikten Abwehr, Kritik und auch einer Denunziation unterworfen werden muss. Nicht aber diese Formanhänger selbst, also das heißt jene Menschen, die etwas anderes wollen, denen aber nichts anderes einfällt, als die alten Formeln zu predigen. Denn letztlich ist es eine Überwindung der gesellschaftlichen Verhältnisse nur möglich, wenn diese Anhängsel der alten Form befreit werden können oder, und auch fähig sind, sich selber zu befreien. Da muss aber dann die Differenz gemacht werden zwischen ihnen selbst und was aus ihnen werden kann und den Formen und den Formeln, denen sie heute anhängen. Also das, denke ich mir, ist in vieler Hinsicht notwendig. Vor allem, wenn irgendwie der Punkt der Abschaffung, also der Abschiede dahingehend gelingt, dass die Träger der neuen Bewegungen nicht nur den alten Sermon predigen, sondern sensibel werden gegenüber der ganzen Formbefangenheit, in der sie stecken. Ich denke mir, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, den es zu erreichen gilt. Denn das ist auch der Punkt, wo dann wirklich aus dem Reakteur ein Akteur wird, die Assoziation sich zumindest in Spurenelementen ankündigt, wo es der Punkt dann, wo es heißt, lasst uns unsere Geschicke selbst in die Hand nehmen und nicht nur irgendein Schicksal nachzuvollziehen oder sich dem zu fügen. Das ist, denke ich mir, der Punkt, wo Emanzipation beginnen kann. Denn solange also diese neuen Bewegungen in den kapitalimmanenten Kategorien der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre befangen bleiben, solange sie permanent von Kosten und von Finanzierbarkeit sprechen, ist absolut nichts möglich. Da landet man eigentlich früher oder später bei irgendeiner Variante der Realpolitik, die wirklich nichts mehr anderes veranstalten kann, als soziale Leistungen aus budgetären Gründen zu kürzen. Und solange also Arbeit und Standort, Verwertung und Nation allen Überlegungen vorgeschaltet bleibt, ist überhaupt keine Änderung in Sicht. Nicht einmal mehr das, was früher möglich war, auch das ist völlig passé. Das heißt also, solange soziale Perspektive in den Kriterien von Markt und Geld, Arbeit und Umverteilung befangen bleibt, gibt es überhaupt keine Alternative zu den herrschenden Einsparungen im sozialen Bereich. Und jetzt mache ich mal eine kleine Ehrenrettung, weil er in der Wertkritik immer so gehaut wurde, der gute Friedrich Engels. Ich habe da ein wirklich sehr schönes Zitat aus einer Frühschrift von ihm. Zumindest sollte man das wissen, was der junge Engels schon 1844 wusste. Das ist ein Zitat, mit dem ich schließe. Engels schreibt: Aber die bloße Demokratie ist nicht fähig, soziale Übel zu heilen. Die demokratische Gleichheit ist eine Chimäre. Der Kampf der Armen gegen die Reichen kann nicht auf dem Boden der Demokratie oder der Politik überhaupt ausgekämpft werden. Auch diese Stufe ist also nur ein Übergang, das letzte rein politische Mittel, das noch zu versuchen ist und aus dem sich sogleich ein neues Element, ein über alles politische Wesen hinausgehendes Prinzip entwickeln muss. Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt.